zu einem, soll ich mir das vielleicht so vorstellen, ich rufe Ute an und sage, Ute, ich komme jetzt demnächst ins Archiv und recherchiere ein bisschen und gucke, was ich finde, oder wie soll das praktisch funktionieren? Ja, jetzt bei uns im Archiv ist ja praktisch nichts, außer dieser Sammelmappe. Aber anhand dieser wirklich tollen Liste von Herrn Blum hat man schon mal gewisse Daten, wo man weiter gucken kann. Dann kann man das Archiv des Deutschen Kolonialbund der Gesellschaft gucken. Dann gibt es im Landesarchiv in Münster etwas. Das ist etwas mühselig, weil es teilweise sehr viel Quellenstudium erstmal bedeutet und man eigentlich immer gucken muss. Also ich habe festgestellt jetzt auch, ich habe mich jetzt erstmal auf die Durchsicht des Anzeigers beschränkt, wobei das extrem schwierig ist und ermüdend ist, weil man nur digitale Zeitungsausgaben hat, die auch ganz schlechte Qualität haben. Die Originale haben wir ja bei uns im Archiv nicht, sondern die liegen beim Anzeiger, aber sind nicht nutzbar. Aber dass, wenn man wann findet eine Veranstaltung, welcher Referent ist es, und das in Beziehung setzt zu dem, was drumherum passiert. Beispielsweise, als diese Protestversammlung stattfand, war ein Tag zuvor die neue Weimarer Verfassung eingebracht worden. Das sind auch alles so Aspekte, das konnte ja jetzt in dem Vortrag gar nicht ausgeführt werden, aber dadurch kriegt man nochmal eine ganz andere Einbindung dessen, was hier in Hamm passiert ist, beziehungsweise veranstaltet worden ist. Man kann auch gucken, deswegen dieser Bereich mit den Kolonialwaren, das finde ich eigentlich fast marginal. Da finde ich andere Bereiche viel wichtiger. Hat sich dieses Interesse auf einen kleinen Personenkreis beschränkt? Haben die sich untereinander ausgetauscht? Ich weiß, dass der wissenschaftliche Verein, der ist ja vorher von dir auch erwähnt worden, auch anfing, aber eben nur relativ selten, auch zu dem Thema der Kolonien in Afrika Referenten zu holen. Gibt es irgendwelche Zeitbrüche? Aber man muss es, wie gesagt, bei uns im Archiv selbst gibt es eben wenig Quellen. Man kann gucken auch über biografische Ansätze, wer waren die Akteure, wo waren die sonst, also außer jetzt, dass sie beruflich irgendwo eingebunden sind, wo haben die sich eventuell sonst woanders auch noch eingebracht. Man muss dann immer manchmal querdenken, um letztendlich ein besseres Bild zu bekommen. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, das so ein bisschen zu steuern. Wo kann man noch irgendwas finden?